Abschnitt 29 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil, der Prozess. 27 Mordfälle, Teil 7. 21. Wilhelm Apel aus Leinhausen. Geboren 4. Juni 1908, verschwand 17. April 1924. Der Junge war immer träumerisch und verschlossen, konnte aber, wie Lehrer und Pastor ihn schildern, leicht eingeschüchtert und beeinflusst werden. Nachdem er 1923 die erste Klasse der Bürgerschule durchlaufen hatte und eingesegnet war, brachte ihn der Vater, der Drehherr Wilhelm Apel in Leinhausen, als Lehrling unter in der großen Speditionsfirma von M. Neldel in der Nikolaistraße. Er fuhr fortan jeden Morgen um 6 Uhr mit der Eisenbahn in die Stadt zur Arbeit und kam abends gegen 8 Uhr nach Leinhausen zurück. Er scheint aber in der Stadt auf Abwege geraten zu sein. Seit Beginn des Jahres 1924 beobachtet die Mutter an dem Jungen ein gedrücktes Wesen. Er saß oft grübelnd über seinen Büchern und konnte die Mutter nicht frei ansehen. Der Vater, sehr streng, lauerte in der Stadt dem Jungen auf, ertappte ihn beim Zigarettenrauchen und bestrafte ihn schwer. Zur Strafe gehst du Ostern nicht aus der Tür, und wenn die Sonne scheint. Den Tag darauf, am 17. April, begab sich der Junge wie gewöhnlich nach Hannover, ist aber auf seiner Lehrstelle nicht angekommen und wird seitdem vermisst. Unter den bei Hamann beschlagnahmten oder von der Engel für Hamann verkauften Sachen fanden sich die zumeist von der Mutter selber genähten Kleider des Jungen. Da dieser, wenn er abends nach Leinhausen fuhr, in dem von Hamann revidierten Wartesaal sich aufhalten musste, so dürfte er dort wohl die verhängnisvolle Bekanntschaft gemacht haben. 22. Robert Witzel, geboren 18. März 1906, verschwand 26. April 1924. Der zweite Sohn des Werkmeisters Georg Witzel in Hannover-Linden trat nach Beendigung seiner Schulzeit im Juli 1921 als Arbeiter ein bei den Mittelland-Gummiwerken und ging im Mai 1924 über zu den Excelsior-Gummiwerken. Sein nächster Freund wurde der Arbeiter Friedrich Karlmeier, ein erst 14 Jahre alter, aber sehr früh entwickelter, schweigsamer, hintersonnener, hübscher Bursche mit Mädchengesicht. Diese beiden jungen Arbeiter und gelegentlich auch der ältere Bruder Willi Witzel trieben sich viel an den Treffpunkten der Gleichliebenden um, verkehrten in dem homosexuellen Gesellschaftshaus an der Kahlenberger Straße und suchten fast jeden Abend am Bahnhof oder hinter dem Café Kröpke, schwuler Kessel, Kaffee Wellblech, nach Bekanntschaften, gingen auch mit in die Wohnungen, wo sie Geld erhielten und gelegentlich auch bewirtet wurden. Daher war ihnen auch Hamann, der sich oft halbe Nächte lang an diesen Treffpunkten aufhielt, genau bekannt. Sie hatten auch mit ihm gelegentlich Verkehr. Bezüglich des hübschen jungen Karlmeier äußerte Hamann nach seiner Festnahme: »Ich bereue, dass ich Karlmeier nicht genommen habe. Der hätte noch weg müssen.« Am 26. April 1924 erbat Robert Witzel von seiner Mutter 50 Pfennig, da er in den Zirkus gehen wollte, zog seinen guten Rock an, entfernte sich gegen 4 Uhr nachmittags und wird seitdem vermisst. Als Karlmeier einige Zeit nach dem Verschwinden des jungen Witzel den Hamann traf und diesen fragte, ob er nicht wisse, wo Witzel geblieben sei, tat Hamann ungemein erschrocken und schien noch gar nicht gehört zu haben, dass Witzel vermisst werde. Dies bestärkte den Karlmeier in dem Glauben, Hamann wisse nichts von der Sache und entschuldigt ein wenig, dass dieser in gleichgeschlechtlichen Kreisen sehr beliebte Bursche aus Scham, aus Furcht vor Strafe, vielleicht auch aus Angst vor Hamann, Klammer auf, welcher beständig drohte, wenn ihr zu Hause etwas sagt, lass ich euch verschütt gehen, das heißt, bringe ich euch ins Gefängnis oder in die Fürsorgeerziehung, Klammer zu, auch den Eltern des Verschwundenen gegenüber die homosexuellen Beziehungen völlig verschwieg. Die Eltern und der Bruder wollen in dem am 20. Mai 1924 im Lustgarten angetriebenen Schädel bestimmt den des Verschwundenen erkennen, und zwar an der eigenartigen Zahnbildung. Die vorderen Zähne waren abgedacht und geriffelt und ein Backenzahn war einige Zeit vorher ausgebohrt, aber noch nicht mit einer Plombe gefüllt worden. Der Dentist, der den Witzel behandelte, erkennt aber den Schädel nicht wieder. Und Hamann glaubt gerade in diesem Fall genau zu wissen, dass er den Schädel des Witzel zertrümmert habe. Vollkommen gesichert dagegen ist die Diesselbigkeit der bei Hamann und seinen Hehlerinnen gefundenen Kleider, Stiefel, Wäsche, Schlüssel und so weiter. Auch fand sich in einer von Theodor Hartmann, dem Sohn der Engel, getragenen Hose eine Ausweiskarte auf den Namen Robert Witzel, welche der Hartmann dem Hamann zurückgab. Hamann glaubt, dass er den Witzel gleich in der ersten Nacht, wo er ihn bei sich hatte, getötet und die Leichenteile in die Leine geworfen habe. 23. Heinz Martin aus Chemnitz, geboren 30. Dezember 1909, verschwand 9. Mai 1924. Der Vater, Bauklempnermeister Georg Martin in Chemnitz, war 1918 in Frankreich gefallen. Der 10-jährige Heinz war zurückgeblieben mit Mutter und Schwester. Er war ein guter, ordentlicher Junge, bis Ostern 1924 Schüler des Realreformgymnasiums, dessen junges Leben zwei große Ereignisse hatte. Der Besuch mit einer Schar anderer Sekundaner in Bremerhaven 1921 und nochmals 1922. Seither träumte er davon, Schiffsingenieur zu werden, baute Schiffe und las Reisegeschichten. Ostern 1924 wurde er konfirmiert und sollte nun zunächst in der Strickmaschinenfabrik als Schlosserlehrling lernen. Aber seine Jungensträume steuerten in die weite Welt. Die Mutter war ernst und streng. Seinem Freunde und Mitlehrling Horst Clemens gegenüber erschloss er sein Herz. »Ich möchte wieder nach Bremerhaven, auf das große Schiff. Was habe ich hier? Muss die Küche aufräumen, das Bett machen. Ist das etwas für Jungen? Wundert euch nicht, wenn ich mal davongehe.« Zur Einsegnung hatten die Verwandten dem Jungen ein Geldgeschenk gemacht, insgesamt 32 Mark. Er kam sich damit reich vor. Er trug den Besitz immer bei sich. »Du musst sparen«, sagte die Mutter. »Gib mir das Geld. Ich bring's auf die Sparkasse.« Der Junge, errötend, sagt, »Och, das liegt in der Fabrik in meinem Werkzeugkasten.« Die Mutter, fühlend, dass da etwas nicht stimmt, meint, »Nun, ich will morgen Nachmittag doch in die Fabrik. Ich sehe dann mal nach.« Das war am 8. Mai. Am 9., wie immer, geht der 14-Jährige in die Fabrik, kommt dort nachmittags 2 Uhr zu seinem Werkmeister und bittet, »Morgen muss ich nach Leipzig zur Beerdigung meiner Großmutter. Kann ich wohl einen Tag Urlaub haben und einen Passierschein?« »Gewiss, mein Junge«, sagt, keine Lüge ahnend, der Werkmeister. Der Junge packt seine Sachen zusammen, geht und bleibt seitdem verschwunden. Vor dem Schwurgericht in Hannover stehen 2 Frauen, wie aus dem Grabe entstiegen, im Feuer äußersten Leidens geläutert. 8 Wochen lang suchte man nach dem Kinde, aber fand keine Spur. Man dachte wohl an Bremerhaven und an seinen Wunsch, Schiffsbauingenieur zu werden, aber merkwürdigerweise hatte er von seinem Konfirmationsgelde 20 Mark im Werkzeugkasten zurückgelassen. Er konnte also höchstens 12 Mark bei sich haben. Sollte er nun aber gar darum entlaufen sein, weil er fürchtete, dass die Mutter am Nachmittag kommen und das Geld nachzählen werde, so hatte er jedenfalls den Rest oder einen Teil des Restes schon früher verbraucht und war also in diesem Falle ganz ohne Geld oder mit sehr wenig Geld fortgelaufen, nur bekleidet mit seiner blauen Marinesportmütze, mit seiner blauleinenen Schlosserjacke, einem weiß-rot gekästelten Hemd und einer braunen Unterjacke. Es war wohl kaum zu vermuten, dass er in diesem Zustand aus Chemnitz herauskam. Aber als im Juni die großen Leichenfunde in Hannover aufkamen, fuhren doch die beiden Frauen nach Hannover, um die aus Hamanns Umgebung zusammengebrachten Sachen immerhin mal anzusehen. Und da finden sie unter den 400 Fundstücken die Kleider ihres Heinz. Auf eine sehr merkwürdige Weise wird das in das Schweißleder der Marinemütze eingepresste Monogramm H.M. völlig sichergestellt als das des Kindes. Man schickte die Mütze an die kleine Hutfabrik, von der die Mütze des Knaben bezogen war. Und diese wies nach, dass in dem gestanzten M sich ein Merkmal, eine defekte Stelle befindet, das nur in einer von ihr bezogenen Mütze sich befinden kann. Aber wie ist der Knabe nun nach Hannover gelangt? Es lässt sich nur vermuten, dass er entweder vielleicht von einem Helfer des Hamann verschleppt wurde oder auf dem Wege nach Bremerhaven in Hannover aussteigen und sich Arbeit suchen wollte, dass er dann auf dem Bahnhof gleich allen anderen Knaben dem Hamann in die Arme lief. Hamann hat nach anfänglichem Leugnen die Tat zugegeben. Ende von Abschnitt 29. Gelesen von Klaus Missfeld.